Das Thema ist eigentlich Meditation über Atmen. Und diesmal vielleicht viele von euch, die schon meditiert haben, kennen die Anapanasati-Meditation, Meditation über Atmen. Wer hat noch nicht gemacht? Bitte lassen Sie mich wissen. Ja, die meisten haben schon gelernt. Und was ich hier lernen werde, ist die Meditation über Atmen, Anapanasati, nach der Yogacara-Tradition. Wenn Sie nicht familiär sind mit Buddhismus, Yogacara-Tradition ist mit Madhyamika, die sozusagen die zwei philosophische Richtungen, nach denen sich die Meditation in der nördlichen Tradition richtet. Yogacara-Tradition ist eng mit Zen, mit tibetanischer Tradition, Dzogchen, Mahamudra und so weiter verbunden und auch natürlich mit der Tradition der indischen Yoga. Wenn jemand von euch hat sich mit Yoga beschäftigt, wird es für sie von Nutzen sein. Was gemeinsam ist mit Yoga, das erklären wir auch im Rahmen von dem Text, das Sie vielleicht bekommen später. Erst ich erkläre selbst, was wichtig ist, dann brauchen wir nicht Satz nach Satz über den Text zu gehen und Sie bekommen den Text am Ende von dem Retreat, am Freitag dann. Ja? Diejenigen, die es unbedingt folgen möchten, der Text ist die englische Übersetzung auf dem tibetanischen. Aber ich habe selbst die chinesische Übersetzung benutzt. Ich kenne nicht die Tibetanisch. Und es unterscheidet sich manchmal ein klein bisschen, nicht viel, aber ein klein bisschen. Ich werde euch auch ein bisschen darauf aufmerksam machen. Die chinesische Übersetzung von dem Sanskrit ist eigentlich viel einfacher. Der Übersetzer ist mein Freund, aber er ist ein amerikanischer Intellektueller und er benutzt manchmal Worte, die nicht in der Umgangssprache sehr so verbreitet sind und manchmal nicht leicht zu verstehen. Chinesischer Text ist sehr, sehr einfach eigentlich. Jeder kann lesen. Und was ist die Meditation über Atmen? Warum ist es so wichtig, wenn Sie die Schriften studieren? Ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben, jahrelang die Schriften zu studieren. Das ist auch teilweise mein Beruf. Ich unterrichte das. Die Schriften erklären die Meditation über Atmen als eigentlich, wenn nicht wichtigste, oder dann ein von den wichtigsten Aspekten von Buddhismus. Und ich erkläre ein bisschen warum. Atmen ist eigentlich eine Brücke zwischen Körper und Geist. Ja? Das ist sehr wichtig zu verstehen. Wenn Sie zum Beispiel Samyutta Nikaya Anapana Samyutta studieren, wenn Ananda den Buddha fragt, wenn er sich zurückziehen möchte. Sogar der Buddha muss sich ab und zu zurückziehen, weil viel Reden macht müde, sogar den Buddha. Und wenn er sich zurückzieht, der Ananda, sein Diener, fragt, was soll er sagen, wenn die Laien kommen und fragen, worüber meditiert der Meister. Dann er sagt, er soll sagen, ich meditiere über Atmen. Warum? Weil wenn man diese Meditation heißt Anapana Sati. Sati ist schwer zu übersetzen, aber auf Deutsch sagt man Achtsamkeit. Aber es ist eigentlich viel mehr als Achtsamkeit. Sati auf Pali oder Smriti auf Sanskrit bedeutet wörtlich Gedächtnis. Gedächtnis von Einatmen und Ausatmen. Wenn man auf Deutsch oder auf Tschechisch Gedächtnis sagt, dann es hat zu tun mit Vergangenheit. Aber hier ist nicht Vergangenheit direkt gemeint, aber Gegenwart. Und Gegenwart natürlich existiert wegen Vergangenheit und Zukunft existiert auch wegen Jetzt. Und Achtsamkeit heißt Vollbewusstsein von der jetzigen Lage. Vor allem vor diese, wie sagt man, wenn man bevor ein Geistesprozess anfängt, man muss ein Objekt im Geiste machen. Dann fängt an geistiges Prozess. Wenn man kein Objekt im Geiste macht, dann was ist dort? Das ist eine sehr wichtige Frage, das genau die Yogacara-Tradition sehr betont. Und auch dass die Grundlage von der Phänomenologie von Husserl und so weiter ist. Was ist dort, wenn man nicht auf ein Objekt den Geist lenkt? Diese Lenken von dem Geist auf ein Objekt heißt auf Sanskrit oder Pali Manasikara. Was bedeutet eigentlich, wenn jemand Sanskrit gelernt hat, etwas in dem Geiste machen. Manasi ist Lokativ von Manas. Im Geiste etwas machen. Wenn wir im Geiste etwas machen, dann was geschieht? Geistesprozess. Dieses Geistesprozess heißt in Pali eigentlich die Straße des Geistes. Chittaviti. In der nördlichen Yogacara, wir haben sehr ähnliche Vorstellung, wenn wir Objekt im Geiste machen, der Geist bewegt sich zu dem Objekt. Wenn wir nicht im Geiste ein Objekt machen, der Geist bewegt sich nicht zu dem Objekt. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Wenn der Geist bewegt sich zu dem Objekt, schon haben wir eine Formation von Geistesfaktoren, die dann Inhalt des Geistes bestimmen. Wenn der Geist sich nicht zu dem Objekt bewegt, dann haben wir nicht oder wir können nicht diese Formation des Geistesfaktoren unterscheiden. Überhaupt nicht. Der Geist wird neutral. Und wenn der Geist diese Formation des Geistesfaktoren zum Zustand bringt, dann was passiert? Dann verbinden wir uns mit Vergangenheit, verbinden wir uns auch unbewusst mit Schätzen, das will ich nicht, das ist angenehm, das ist unangenehm, das möchte ich haben, das möchte ich nicht haben. Und wir reagieren drauf. Wer reagiert? Der Körper reagiert und der Geist reagiert. Mehr haben wir nicht. Wenn wir Yoga oder die buddhistische Lehre verstehen, alles, was wir haben, ist eigentlich nur der Geist, das durch Geistesfaktoren geschöpft wird, also dieser samsarische Geist, das sich richtet nach den Geistfaktoren. Am wichtigsten Geistesfaktor ist natürlich Empfindung, Wahrnehmung und Empfindung. Die heißen dann Formationen des Geistes. Und was wir erleben, hängt von diesen Formationen des Geistes, was Wahrnehmung und Empfindung ist, und von den Formationen des Körpers, was Atmen bedeutet. Sie wollen jetzt Meditation lernen? Das ist die beste Bemühung, dass man im Leben haben kann, indem nur durch die Meditation wir können mit Weisheit unsere Körper und unsere Gefühle und Wahrnehmungen, die uns bestimmen, die uns sozusagen formieren, schöpfen, wir können sie mit Weisheit, wir können mit Weisheit dann mit diesen Informationen umgehen. Nach der buddhistischen Lehre sind wir in dem Zustand von Samsara, von Leiden, Leiden von Geburt, von Altwerden, von Krankheiten und Tod. Wir sind Subjekt von diesen Leiden, indem wir nicht diese Formationen mit Weisheit leiten können. Deswegen haben wir Leiden. Bitte. Sehen Sie in sich selbst, ob das wirklich so ist, ob der diese Mensch, das vorne sitzt, nicht was Komisches sagt. Ist das wahr? Muss man jeder für sich selbst erleben. Wenn man auf richtige Weise die Geistesformationen lernt anzuwenden, dann hat man in der Meditation wirklich Fortschritte gemacht. Solange die körperliche und die geistliche Formationen sind durch Unwissen, und wir Unwissen ist nach der buddhistischen Lehre die Ursache von Leiden. Leiden ist da. Das wissen wir alle. Aber der Grund dafür ist Unwissen. Unwissen hat auch Grund. Alles, was wir erleben, hat einen Grund. Wenn man die Gründe verstanden hat, mit Weisheit durchgeblickt hat, das heißt Bodhi. Wir wollen meditieren, damit wir Bodhi erreichen. Der Buddha heißt Buddha, indem er Bodhi erreicht hat und vollkommen diese Formationen beherrscht hat und es weitergelehrt hat, damit wir noch heute diese Wissenschaft lernen können. Das ist innere Wissenschaft. Adhyatmika Vidya, was wir in der Schule lernen, in der Universität, ist äußere Wissenschaft. auch sozusagen Psychologie für uns ist äußere Wissenschaft, weil wir lernen nach den Experimenten. Aber im Buddhismus ein einziges Labor, wir haben keine andere Labor, ist unser Geist und unser Körper. Wir haben keinen anderen Labor. Und was damit zu tun, so Buddha sagt, ich weiß nicht, muss man selbst erleben, ob er recht hat oder nicht, muss man in sich selbst erleben. Andere Labor gibt es nicht. Na prima, dann lernen wir. Wir haben nur 5 Tage, aber indem wir verstehen, wie wichtig es ist zu lernen, wir bemühen uns. Wenn wir uns bemühen, gibt es Früchte von Bemühungen. Wenn wir uns nicht bemühen, naja, dann bleiben wir halt mit Unwissenheit und haben keine Mittel, mit Unwissenheit zu kämpfen. Kampf mit Unwissenheit vor allem, so die Yoga-Lehre, so auch die buddhistische Lehre, ist die Verfeinerung von den Formationen. Ja, Verfeinerung von den Formationen. Diese Verfeinerung von den Formationen im Buddhismus ist auch ein Geistesfaktor, das Prashrabdhi heißt oder Pasadi. Und wenn wir Buddha werden, hoffentlich wird es bald, wenn wir uns Mühe geben, dann, was passiert? Diese Geistesfaktor, der zu tun hat mit Klarheit und Entspannung und Leichtigkeit und direkt Wesen des Geistes und Weichheit, aber auch gerade sein und Geschichtlichkeit und so weiter. Dieser Faktor wird uns bestimmen, indem wir die Unwissenheit beseitigt haben. Dann sind wir Buddhas. Schüler Buddhas oder Buddhas. Es gibt 3 Sorten von Buddhas. Schüler Buddhas, dann Buddhas für sich selbst oder die Bodhisattva Buddhas. Na, auf jeden Fall, wenn dieser Zustand von Prashrabdhi, von feineren Formationen aufrecht gehalten wird, in jedem Zustand, dann sind wir Buddhas. Wenn aber es nicht der Fall ist, dann haben wir noch viel zu lernen. Und das macht das Leben natürlich, Qualität von Leben viel interessanter, wenn wir was lernen. Dann haben wir mehr und mehr Interesse zu lernen und gehen wir tiefer in das Prozess von Lernen. Und ich garantiere, es ist nichts Besseres im Leben als Lernen. Aber nicht, wie wir in der Schule gelernt haben, nach dem Lenin, Uchitsa, Uchitsa, Uchitsa, Lernen, Lernen, Lernen. Aber nach der buddhistischen Lehre, Lernen, Lernen, Lernen heißt immer in wachen Zustand bleiben, das heißt in Sati bleiben, in Gedächtnis bleiben. Wenn wir Buddha werden, dann diesen Zustand von Sati verlieren wir nicht mehr. Na prima, dann ein gemütliches Leben ohne diese Kleshas. Kleshas heißt die Wirbel des Geistes. In Yoga heißt das Vritti. Yoga ist sozusagen Ende von diesem Wirbel des Geistes. Geist wird beruhigt. In Buddhismus haben wir eigentlich sehr ähnliche Definition. So, dann Yoga und Buddhismus ist vor allem Prozess von Verfeinerung von Geistesformationen und gleichzeitig von körperlichen Formationen. Deswegen ist diese Meditation über Atmen so wichtig. Es, indem wir erleben, dass der Geist und Körper zusammen sind, wenn sie nicht zusammen sind, was machen wir? Da muss man selbst erleben. Wenn der Geist und Körper nicht zusammen ist, dann sind wir in eine andere Lage. Welche Lage muss man selbst erleben? Auf jeden Fall ein Ausdruck dafür, dass wir noch leben, im Körper und im Geiste, ist, dass wir atmen. Wir können ohne Essen lange leben, wir können ohne Trinken auch ziemlich lange leben, aber ohne Atmen, wir können nicht mal Sekunden leben. Natürlich, es gibt Leute, die lange Zeit atmen, anhalten können, sogar nach der Mahabharata und so, nach indischer Literatur, sogar tagelang. Sie können unter Wasser bleiben, sowas kann man lernen. Aber dann unterdrückt man nur diese grobe Atmen, feinere Atmen bleibt. Und feinere Atmen heißt hier in diesem Text, eigentlich auf Chinesisch, sehr einfach, es heißt Windelement. In diesem Text, der Übersetzer hat das als Lebensenergie oder sowas ähnliches, oder Bioenergie, Lebensenergie. Lebensenergie ist auch Atmen. Diese feinere Atmen, das Lebensenergie heißt, ist auch im Buddhismus genannt Lebensfakultät, Jivitendriya. Und wir betrachten es überall in unserem Körper und wir können das betrachten auch überall in der Natur. Die Natur lebt, indem die Energie zirkuliert, deswegen die Blätter ausdehnen sich und schrumpfen wieder. Kann man unter dem Mikroskop sehen, wenn man gute Konzentration hat, kann man das auch durch die Lupe der Konzentration sehen, auch wenn man Drogen einnimmt und so weiter, kann man sehen, das Leben ist ausdehnen und schrumpfen, ausdehnen und schrumpfen. Und das macht genau auch unser Körper. Auf grobere Weise, so erklärt der Text, indem wir einatmen und ausatmen durch Nase, wenn Sie über Atmen meditieren, niemals durch Mund einatmen, ausatmen. Nur durch Nase, weil durch Mund natürlich, dann wird es Geräusche machen. Und wenn Atmen Geräusche macht, heißt das, dass es nicht in Prozess von Verfeinerung eingetreten ist. Sehr wichtig zu verstehen. Und alle buddhistischen Traditionen, Theravada, Yogacara, auch Abhidharma Kosha, erklären, dass Prozess von Meditation am Atmen ist Prozess von Verfeinerung des Atmens durch Konzentration und Weisheit. Genau erklärt. Also wir meditieren über Atmen, damit wir Atmen verfeinern, und diese Verfeinerung des Atmens ist gleichzeitig Verfeinerung von Wahrnehmung und Empfindung, die Geistesformationen genannt werden. Ja, verstehen wir uns gut? Und hinten alle verstehen auch, ich brauche nicht noch lauter sprechen. So, die Theravada-Methode, ich werde ein bisschen auch erklären, weil die meisten, die besonders hier in Europa sich mit Atemmeditation beschäftigen, meditieren sie nach der Theravada-Methode, wie es in Thailand, Burma, Sri Lanka und so weiter gelehrt wird. Und diese Methode, Objekt der Betrachtung ist nur Einatmen und Ausatmen. Wenn Sie einen Lehrer in dieser Tradition fragen, was geschieht zwischen Einatmen und Ausatmen, er wird sagen, wenn Sie nicht darauf Aufmerksamkeit lenken, dann passiert nichts. Aber wenn Sie darauf Aufmerksamkeit lenken, dann natürlich passieren Sachen. Das habe ich schon erklärt. Nur wenn man Aufmerksamkeit auf das Objekt lenkt, dann wird es sozusagen zu Geistesprozess. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Auch sehr wichtig zu verstehen im Rahmen von Yogacara-Philosophie, das Grundlage eigentlich für Praxis ist in der nördlichen Tradition, das den Weg von Bodhisattva besonders betont. Der Buddha ist vollkommen geworden, indem er den Weg von Bodhisattva für unzählige Leben, so die Tradition, geübt hat. Und dadurch hat er zur Perfektion gelangt. Um Bodhi zu erreichen, wir brauchen nicht solche Perfektion unbedingt. Aber wenn man Bodhisattva wird, dann natürlich hat man Geliebte, das ist Anfang von Bodhisattva-Praxis, nimmt man Geliebte, dass man nach dieser Perfektion strebt. Dann natürlich die Einstellung zur Praxis ist ein bisschen anderes. So, dann in der Theravada-Tradition, Objekt der Betrachtung wäre einfach nur einatmen und ausatmen, dass man auf einer Stelle, am besten für die lange Nasen an Spitze des Nases, für die kürzere Nasen an oberen Lippe, auf einer Stelle betrachtet. Diese Stelle heißt Anapana Nimitta. Nimitta ist schwer zu übersetzen, weil es so viele Bedeutungen hat in Sanskrit und in Pali. Aber die beste Übersetzung ist vielleicht Zeichen. Oder wo es Zeichen gibt, gibt es Wahrnehmung. Das heißt, Zeichen als Grundlage für Wahrnehmung. Wenn es kein Zeichen gibt, gibt es keine Wahrnehmung. Und wenn man sich auf eine Stelle konzentriert, indem man dort diesen Kontakt oder Empfindung von Atmen erlebt, diese Platz dann heißt Anapananimitta. Und man bemüht sich, wenn man Anfänger ist, dann vielleicht ist es leichter, so zu meditieren. Nach der Theravada-Lehre am besten, wie es in Patisamvidamaga oder in Visuddhimagga erklärt wird, wenn in Indien, kennen Sie noch sehr, Sie haben sehr lange Zehe und zwei Männer haben ein Seil und mit dem Seil dann ziehen sie die Zehe sehr lange und sie machen nicht so, dass sie gehen nach vorne und hinten. Sie konzentrieren auf das Platz, wo diese Säge. Säge. Naja, ich habe lange nicht Deutsch gesprochen. Dann bitte, ich jetzt lehre euch, aber sie müssen mich auch lehren. Dann haben wir Zusammenarbeit. Na prima. So, man geht nicht nach vorne und nach hinten. Vorne, hinten. Man bleibt bei diesem Berührung, bei der Berührungsstelle. Und man folgt nicht nach vorne und nach hinten. Und so kann man diese Anstrengung zu Ende bringen und das Holz dann richtig und gerade schneiden. Genauso geht es mit der Betrachtung des Atmens. Man bleibt bei einer Stelle, wo man Atmen wahrnimmt oder empfindet. Das sind die Formationen des Geistes. Und wenn man fähig ist, auf derselben Stelle zu bleiben, lange Zeit, dann wird man selbst Zeugen davon, wie sich der Atmen verfeinert. Wenn der Atmen feiner wird, wird man ein, wie erklärt in den Texten, wird man ein angenehmes Gefühl haben. Wenn man ein angenehmes Gefühl haben, sehr wichtige Psychologie von Yoga, von Buddhismus, wenn man angenehmes Gefühl hat, dann der Geist will sich nicht bewegen. Der Geist ist unruhig, will sich immer bewegen, indem er mit dem Objekt der Betrachtung kein angenehmes Gefühl hat. Dann ist er unruhig und wird sich immer bewegen. Wenn es zur Gewohnheit wird, dann führt es zu Ängsten, zu Depressionen, zu Sorgen. So. Das kennen wir alle, aber man kann das vermeiden. Dafür ist ja Yoga, dafür ist ja Meditation, indem man tief in dieses Prozess von Verfeinerung eingeht. Wenn man tief in diesen Prozess von Verfeinerung eingeht, dieses Prozess dann wird Shamatha. Shamatha heißt Appeasement, die Beruhigung des Geistes. Erst damit der Geist Weisheit entwickelt, er muss beruhigt sein. Wenn der Geist nicht beruhigt ist, er hat nicht die Fähigkeit, wahrheitsgemäß Yathabhutam wahrzunehmen. Also die erste Bedingung für Weisheit ist, dass der Geist zur Stille kommt. Solange der Geist nicht zur Stille kommt, wird man nicht so spirituelle Weisheit tief erleben können. So ist der Regel. Samahitam Chitam Yatha Bhutam Pasati. Nur der gesammelte Geist, der beruhigte Geist, kann sehen die Sachen, wie sie wirklich sind. Und für die Buddhisten, die Sachen, wie sie wirklich sind, sind die Sachen ohne Ego. Es gibt kein Ego in wahren Betrachtung. Diese wahre Betrachtung heißt Vipassana. Einsicht. Wenn man wahrheitsgemäß betrachtet, gibt es überhaupt kein Ego. Es gibt. Sie werden selbst erklären, am besten, ich erkläre nicht. Wenn ich erkläre, dann sehen Sie nach meiner Erklärung. Und das ist nicht Meditation. Auf jeden Fall, der Vorteil des Beruhigung ist, dass man kann dann wahrheitsgemäß unterscheiden. Solange der Geist nicht beruhigt ist, wird man nicht imstande sein, wahrheitsgemäß zu unterscheiden. Und im Buddhismus wahrheitsgemäß zu unterscheiden, heißt unterscheiden die Sachen, alle geschehen im Prozess. Was im Prozess geschieht, kann nicht ein Ego haben. Dieser Ego wird nur Gewohnheit von Betrachtung, das nicht wahrheitsgemäß ist. Und leider unsere Erziehung, unsere Gesellschaft. Wir lernen nicht diese Kunst wahrheitsgemäß zu betrachten. Wir lernen zu betrachten auf Grundlage von einem wahren Ego. Aber im Buddhismus existiert wahre Ego nicht. Ego ist unsere Gewohnheit. Und wenn man meditiert, wird es zu Last, diese Gewohnheit. Wenn man nicht meditiert, wird es nicht zu Last. Dann wundert man sich, dass man viele Probleme hat. Und wenn es zu Last wird, das heißt Einsicht. Aber diese Einsicht wird nicht kommen, solange der Geist nicht beruhigt ist. So, das heißt, das wichtigste Elemente der Meditation sind Verständnis von Atmen und Verständnis von Geistesformationen, angefangen mit Wahrnehmung und Empfindung. Wenn wir diese Formationen verfeinern, wird der Geist in dem Zustand von Stille sein. Solange sie nicht verfeinert sind, wird nicht in Stille sein. Das wird man auch erklären. So ist es. Es kann nicht andere sein. So, wir haben 5 Tage und was ich nur lehren kann, ist, wie man dann darauf arbeitet, dass man die Geistesformationen und körperliche Formationen als Ganze verfeinert, damit man lernt Einsichtsmeditation. Durch Verfeinerung von Geistesformationen werden wir Zustand ohne Beschmutzungen des Geistes, ohne Wirbel des Geistes erleben. Und das, wie ich gesagt habe, das ist die Grundlage für Weisheit. Die Meditation über Atmen, wie es in China, Tibet, Theravada-Ländern geübt ist, auch enthält Prozess von Beruhigung des Geistes und auch enthält Prozess von Entwicklung der Weisheit. Beide Seiten sind da. Aber erst muss man Beruhigung des Geistes tief erleben, damit man dasselbe Atmen für einzig so richtig anwenden kann. Solange der Geist nicht beruhigt ist, wird man nicht imstande. Diese Beruhigung des Geistes ist natürlich sehr günstig für das tägliche Leben, ist auch sehr günstig natürlich für spirituelle Leben, für alles. Und auch für Gesundheit. Und geistliche Gesundheit ist auch sehr, sehr wichtig für körperliche Gesundheit. Ohne geistliche Gesundheit, die körperliche Gesundheit wird keine feste Grundlage haben. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und leider heutzutage viele lernen Yoga, Qigong, aber die nicht alle verstehen diese Grundlage von Qigong, Yoga, Buddhismus. Das ist Beruhigung des Geistes. Also ohne Beruhigung des Geistes, die Positivität des Geistes wird nicht auch tiefe Grundlage haben. Und besonders, es ist die Hauptprinzip der nördlichen Tradition, Bodhisattva-Weg, transzendentale Weisheit, dass der Geist ursprünglich ist rein. Die Befleckungen des Geistes, die Kleshas, die Wirbel des Geistes, die sind sozusagen Gäste von dem Geist. Die gehören nicht zu dem Geist. Wenn Sie sich mit Zen beschäftigen oder mit Dzogchen, Mahamudra und so weiter, Tantra. Das ist die Grundlage für dieses Verständnis, ist die Grundlage. Am Anfang, alles ist sozusagen ideal. Und wir haben dieses Ideal in unserem Herz. Aber durch schlechte Gewohnheiten, wir sind von diesem Ideal entfremdet. So wird auch erklärt in der Vinaya, in den Schriften, wenn der Buddha zu Klarheit gekommen ist unter dem Bodhibaum in Bodhgaya, was hat er gesehen? Er hat gesehen, die Wesen als Lotusblumen, das Symbol der Reinheit ist in Yoga, im Buddhismus, aber tief in Schlamm von Unwissenheit. Und dachte er, dieses Erlebnis, wie kann ich es mit anderen teilen? Dann nur von dem Gott Brahma überzeugt, dass es gibt Wesen, die diese Wahrheit verstehen können, dann hat er angefangen seine Mission. Fünfundvierzig Jahre hat er dann uns gelehrt, wie man definitiv zur Ruhe kommt. Zur Ruhe, das nie gestört wird. Und das ist Ziel von Yoga, das ist Ziel von Buddhismus. die Stille des Geistes ist die höchste Glückseligkeit. Höhere Glückseligkeit gibt es nicht. Und nach der buddhistischen Lehre, der beste Weg zu dieser Stille des Geistes eben ist Meditation über Atmen. Und warum? Weil eben, wie ich gesagt habe, Atmen verbindet den Körper und Geist. Wenn wir uns schnell bewegen, wenn wir rennen, wenn wir im Körper Stress haben, was passiert mit dem Atmen? Atmen wird grob. Haben wir alle erlebt. Dann wie atmet man? Wie Lokomotive. Eine Lokomotive atmet prima, aber sie wird die Meditation lernen können. So, sehr wichtig ist, so zum Beispiel erklärt besonders in den chinesischen Schriften wie Tiantai-Tradition, das besonders diese Meditation betont. Wenn man meditiert, muss man sich richtig entspannen erst im Körper und im Geiste, damit der Geist so und Körper man empfindet, dass Atmen keine Geräusche macht. Bitte achten Sie drauf. Wenn Atmen keine Geräusche macht, dann, wenn man sich weiter Mühe gibt, dann diese Einatmen und Ausatmen wird fließig sein, ohne Unterbrechen, ohne Zigzag. Und in diesem Zustand wird sich der Atmen auf natürliche Weise verfeinern können. Aber das passiert automatisch, indem man mit dem Objekt bleibt. Solange man nicht mit dem Objekt bleibt, wird sich diese Verfeinerung von Atmen nicht zum Ausdruck kommen können. Also Kunst von Shamatha, was Beruhigung des Geistes heißt, ist eben, dass der Geist, egal was für Objekt wir anwenden, der Geist entwickelt die Fähigkeit, bei demselben Objekt zu bleiben, ohne Wirbel des Geistes. Diese Nicht-Anwesenheit von Wirbel des Geistes. Abwesenheit von Wirbel des Geistes in der buddhistischen Tradition, sehr wichtiges Wort, heißt Upeksha. Upekha auf Bali. Sehr interessantes Wort. Wenn Sie Buddha werden, werden Sie immer im Zustand von Upeksha. Dann können Sie auf sich selbst experimentieren, ob Sie schon Buddha sind oder nicht. Wenn ein zu Buddha wird, wird dieser Zustand von Upeksha, von Upekha, auf natürliche Weise geschehen, wegen Weisheit. Wegen welcher Weisheit? Wegen Weisheit gegenüber Geistesformationen, Empfindungen und Wahrnehmung. Aber im Buddhismus haben wir zwei Sorten von Upeksha. Gefühl Upeksha, das heißt nicht angenehmes und nicht unangenehmes, Ein neutrales Gefühl heißt auch Upeksha. Aber das ist nicht gemeint. Was gemeint ist, ist Upeksha von Geistesformationen. Das heißt, man empfindet angenehmes Gefühl, aber man haftet nicht dran. Man empfiehlt unangenehmes Gefühl, aber man hat keine gewaltsame Abwehr dagegen. Und wenn man ein neutrales Gefühl wahrnimmt, der Geist bleibt wach, ohne Senken und ohne Aufregenheit. Deswegen der Buddha lehrt, man kann von ihm viel, viel lernen, dass dieses neutrales Gefühl ist angenehm für die Weisen, aber unangenehm für uns, die Dummen. So, wir bemühen uns und vielleicht werden wir mal nicht mehr dumm. Aber so kann man immer experimentieren mit sich selbst und sehen, ob was der Buddha erklärt hat, wahr ist oder nicht. So, das ist dann Sankara Upekha. Upekha, what? Das ist ein wunderbares Wort. Upa auf Sanskrit heißt nahe. Und Upa kann auch in Sanskrit kann auch sein nicht, Negation. Nahe fühlen ist dann Gefühl zu negieren. Gefühl zu negieren heißt nicht zu fühlen. Das wäre ein großer Fehler. Der Meditierende ist kein Zumbi. Wenn er ein Zumbi wäre, dann eieiei. Großes Problem. Der Meditierende ist mehr sensitiv als die Menschen, die nicht meditieren. Sensitivität ist die Voraussetzung für Meditation. Aber indem er sehr sensitiv ist, er weiß, dass Anhaften an Gefühl und gewaltsame Abwehr und auch Aufregenheit und Senken des Geistes Hindernisse sind. Wenn man nicht meditiert, wird man es nicht wissen. Wenn man es nicht weiß, dann wird man sich wundern, wenn man über 70 ist oder über 80 ist, was passiert. Man wird sich wundern. Wenn man sich wundert, vielleicht wird er schlau, aber vielleicht auch nicht. Dann hat er wirklich Pech. So, dann jetzt kommen wir zu der Methode, das in dem Text, das verteilt wird, am Ende erklärt wird. Und diese Methode ist eigentlich, hat viel Gemeinsames mit der Yoga-Tradition. Es ist Tendenz in dem, was geglaubt wird, ist der ursprüngliche Buddhismus, das sich von der Yoga-Tradition ein bisschen distanziert, besonders in Burma. In der nördlichen Tradition, die Yoga-Tradition auch wichtige, besonders in der tibetanischen Tradition, auch sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und wie man Atmen betrachtet, in dieser Tradition besonders gut erklärt, in China, in der Tiantai-Tradition, werden wir erklären nach der Pause. Jetzt ist es 11 Uhr, heute ist der erste Tag, deswegen wir richten uns nicht genau nach dem Programm. Erst gebe ich mehr Erklärung, nachmittags fangen wir an zu meditieren und experimentieren mit sich selbst und am Abend vielleicht ein bisschen Theorie auch dazu, dass mit nördlichen Buddhismus, mit Yogacara verbunden sind, damit wir den Text besser verstehen können. Der Text, wie erklärt, gehört eigentlich zur Erklärung der, das ist von Yogacara Bhumi Shastra, das ist der wichtigste Text über Meditation in der nördlichen Tradition, in Sanskrit-Tradition. Die südliche Tradition benutzt Pali als die Sprache der Schriften. Nördliche Tradition, Sanskrit. Chinesischer Buddhismus, tibetanischer Buddhismus ist hauptsächlich Übersetzung von Sanskrit. Südliche Tradition, die mehr konservativ ist, anwendet, was geglaubt wird, ist die Sprache von Buddha, Pali. Naja, vielleicht, wenn Sie Interesse haben, später können Sie lernen, aber für uns ist es nicht wichtig. Für uns ist wichtig, jetzt die Meditation über Atmen. Die Meditation über Atmen nach der Theravada-Tradition habe ich erklärt. Für die Anfänger ist es vielleicht leichter, aber indem wir morgens auch klein bisschen Qigong üben werden, Qigong ist auch mit Taoismus, und Taoismus ist sehr eng mit Buddhismus verbunden. Chinesischer Buddhismus, wenn man verstehen möchte, es hat auch viele, viele Elemente von Taoismus. Dadurch unterscheidet sich von der indischen Tradition. Und dadurch auch konnten die Chinesen Buddhismus einnehmen, indem es verbunden war mit dem, was sie schon kennen. In unserem Kulturkreis werden wir uns auch bemühen, müssen der Buddhismus so servieren, dass es verständlich für unseren Kulturkreis wird.